Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 141, der Herr der Chats. Und da geht es natürlich um Babbel in den Themen. Und da darf ich euch dazu einladen, euch mal Gedanken zu machen, wie das denn aussehen könnte. Und natürlich gibt es auch wieder jede Menge News, diesmal so richtig viele interessante News. Da muss ich ein bisschen schneller durchgehen heute. Und natürlich auch wieder die App der Woche. Auch das wird heute etwas anderes sein. Ja, also, dann fange ich gleich mal an mit dem Thema Babbel. Ash Messenger Gimba Tool. Ein Messenger, sie zu finden, ja. Das soll Babbel sein. Als ob ich es ja geahnt hätte. Ich meine, es war unvermeidlich, ja. Habe ich das schon in den letzten Wochen gebetsmühlenartig immer wieder angesprochen, ja, dass Google die Chat-Dienste, die vielen, die es gibt bei Google, endlich zusammenbringen muss, ja. Und da ist jetzt eben was aufgetaucht, dass sich Google Babbel nennt. Ob das der fertige Name dann sein wird, das wird sich dann zeigen. Und eigentlich ist es noch zu früh, um darüber jetzt was Konkretes zu sagen. Ja, warum mache ich es? Klar, weil ich schon so lange drauf gewartet habe, ja, und weil ich auch neugierig bin, wie das bei euch ankommt und noch bevor Sachen feststehen, was für Funktionen ihr euch davon erwartet. Leicht hat's Google nicht, denn dieser Unified Messenger, ich sag jetzt einfach immer Babbel zu dem, ja, oder Babbel. Babbel hört sich jetzt gut an, ja. Der ist schon überfällig. Und zwar viel zu lange überfällig, ja. Das hätte Google schon vor 1-2 Jahren machen sollen, ja. Und nicht noch weitere neue Messaging-Dienste einführen. Wir haben jetzt GTalk, Messenger, Hangout und sogar ein eigener Chat in Google Drive gibt es, ja. In den Dokumenten, da kann man auch chatten mit, zum Beispiel mit den Leuten, die eben das Dokument mitbearbeiten. Und auch das ist ein separater Chat und irgendwo ist es natürlich unverständlich. Vielleicht hat auch Google ein bisschen Angst gehabt, ja, weil die wollten einen Fehler mit dem Bus nicht machen, dass einfach zu viel, oder mit Wave auch, ja, dass einfach zu viele Dienste in einem kommen, weil das Problem ist, Wave war ja deswegen nicht erfolgreich, weil es einfach alles konnte und die Leute kein Ziel hatten, was da jetzt dran sein soll. Mit dem Babbel wird das jetzt nicht passieren, aber die verschiedenen Chat-Dienste jetzt wieder zusammenzubringen, das wird auch nicht ganz leicht, denn einige Leute haben sich natürlich an die Dienste gewöhnt. Ich zum Beispiel an das GTalk. Wenn jetzt zum Beispiel Babbel grundsätzlich anders ist als das GTalk, dann wird es mir schwer fallen, das einfach so zu schlucken, ohne mit der Wimpern zu zucken. Wenn das jetzt zum Beispiel alles Richtung Hangout gehen würde, dann wäre das, also so vom Ablauf her, beziehungsweise von der Aufmachung her, dann wäre das zum Beispiel auch nicht gerade für das Zielpublikum von GTalk geeignet. Umgekehrt, jemand, der Google Hangout häufig nutzt, der würde wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn das Ding auf einmal so aussehen will wie GTalk oder wie der Messenger. Deswegen hat Google da eine Riesenaufgabe, das so aussehen zu lassen, ja, dass alle damit zufrieden sind. Ob die Aufgabe lösbar ist, weiß ich nicht. Was durchaus passieren könnte, ist zum Beispiel, dass das Google Hangout von einem Desktop quasi so bleibt. Ja, und nur die Nachrichten, die eben reingeschickt werden können, dann anders sind. Ja, also vom Mobiltelefon quasi aus anders als auf dem Desktop. Ja. Und dass auf dem Desktop zumindest optisch die Dienste mehr oder minder getrennt bleiben, aber die gleiche Funktionalität haben. Das heißt, in Mail könnte zum Beispiel GTalk genauso aussehen wie immer, ja, oder das Babbel genauso aussehen wie das GTalk jetzt. Aber wenn man dann eben dort anklickt und schreibt zum Beispiel, dann könnte das auch jemand in einem Hangout sehen, was man da schreibt. Oder dass wenn man dann zum Beispiel auf das Videosymbol drückt, dass dann eben ein Hangout geöffnet wird, so was jetzt eben als Hangout zu sehen ist und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, das sind alles Spekulationen, nur Google muss das hinkriegen, denn der Zug ist ja fast schon abgefahren. Ich meine, Gtalk ist mit Abstand der verlässlichste und sicherste Chat-Client, den man momentan so installieren kann. Ja, oder beziehungsweise der eigentlich schon drauf ist bei einem Telefon, ja, bei einem Handy. Das ist ja gerade der große Vorteil, dass man sie nicht installieren muss. Die neue App muss natürlich dann installiert werden. Babbel muss installiert werden, da bin ich mal ganz, ganz sicher. Aber bei den neueren Telefonen kann diese App natürlich integriert sein, ohne dass man die installieren muss. Für die Installation brauchen wir dann eben nur bei den älteren Geräten. Aber so Dienste wie eben WhatsApp beispielsweise oder Skype, ja, die haben natürlich schon ein bisschen Vorsprung. Ja. WhatsApp hauptsächlich bei den Textnachrichten und Skype eben bei der Internettelefonie, ja, und bei Video-Chats. Da muss halt Google jetzt rangehen. Hangout hat man ein gutes Standbein, weil die im Bereich, ja, wie soll man sagen, Videokonferenz da schon eine Größe sind. Ja. Der Messenger, komischerweise, ist nie so groß genutzt worden, wie man das vielleicht sich gewünscht hätte. Ja. Letzt habe ich gerade noch jemand gemaßregelt, das soll mich doch bitte nicht über den Messenger erreichen, sondern über Gtalk. Das war, bevor ich gewusst habe, dass hier die Vereinigung quasi dann bald bevorsteht. Ja, so kann das gehen, ja. Auf jeden Fall wird es nicht leicht, ja. Und Babbel braucht ein Feature, das wirklich die ganzen anderen Chatdienste aussehen lässt wie ein Pantomime ohne Schminke. Ja. Oh Mann, wie habe ich denn da einen Vergleich? Nein, das geht in die Geschichte ein, das ist der schlechteste Vergleich überhaupt. Nein, also Fakt ist, dass Google braucht eine Killerfunktion, dieses Google Babbel. Ja. Etwas ganz, ganz Besonderes. Nun, wie soll man das denn tun? Ja. Dann muss auch gewährleistet sein, dass eben die Leute von, nicht alle, das ist nicht möglich, aber die meisten Leute, die jetzt eben schon diese Messaging-Dienste benutzen, auch da sich wieder zurechtfinden. Ja. Es wird immer welche geben, die jammern. Ja, und ich kann es schon gar nicht, ich möchte schon gar nicht dran denken, was das wieder in der Presse gibt, ja, nachdem jetzt der Google Reader weggefallen ist, ja, was ich mittlerweile sogar richtig finde, dass das so passiert ist. Wenn dann Gtalk, Messenger und Hangout zum Beispiel auf einmal das nicht mehr geben wird, ja, und das nennt sich jetzt Google Babbel, da wird die ganze Presse schreiben, Google schaltet seine Messaging-Dienste ab und macht ein neues System. Ja. Und dann wird die Kacke im Internet am Dampfen sein, ja, von Leuten, die sagen, das seht ihr, auf Google ist wieder kein Verlass, die schalten einfach wichtige Chat-Services ab. Ja, das wird passieren. Ne? Ja, und vielleicht macht Google etwas intelligenter und macht dann eben nur die untereinander kompatibel, lassen die erstmal drauf und nur die neuen Telefone haben dann das Babbel drauf, ja, oder lässt man nachträglich installieren und wo man das dann alles die verschiedenen zusammen nutzen kann, ja, und dann wird es langsam aber sicher, ja, dann so in den Hintergrund gedrückt und irgendwann verschwindet es dann. Ah, ist mir ist egal, es sollten machen, zack, alles weg hier und neuer Messenger und fertig, ja. So sollte das sein, nach meiner Meinung. Und so wird's bestimmt auch kommen. Gtalk wird nicht verschwinden, Messenger wird nicht verschwinden, Hangout wird nicht verschwinden, Google Drive Chat wird nicht verschwinden, es wird nur dann unter dem Label Babbel geführt und als eigener Messenger dann eben integriert. Nur, wie gesagt, also eine besondere Funktion, die die Leute dazu bringt, zu wechseln, das muss vorhanden sein. Ja. Letztes Beispiel war zum Beispiel das Google Keep, da komme ich auch noch drauf. Ja. Aber da werden zum Beispiel am Anfang solche Funktionen vermisst wie zu einem vorgegebenen Datum erinnern lassen beispielsweise, wie bei Google Tasks. Ja. Aber das darf nicht passieren bei dem Chatdienst, ja, weil wenn der neue Chatdienst rauskommt, wenn Google Babbel rauskommt, ja, und dann werden alle gucken, und wenn es da nichts Besonderes gibt oder sogar fehlende Funktionen zu sichten sind, dann war's das. Dann werden die Leute das nicht nutzen und werden weiterhin ihr haarsträubend unsicheres WhatsApp zum Beispiel benutzen. Ja. Und das ist nicht, das kann nicht Sinn der Sache sein. Deswegen muss Google schauen, dass sie das hinkriegen. Ich hoffe es, dass sie das hinkriegen, weil ich setze große Hoffnungen da rein. Weil Google muss das machen. Das ist ein wichtiges Geschäft in Zukunft, denke ich. Ja. Und die werden sowieso schon Dreieck hupsen, warum sie da nicht früher dran gedacht haben. Ja, das Ganze hätten sie sogar schon monetarisieren können, ja, so wie WhatsApp das jetzt macht, wenn da die Firmen draufgesprungen wären. Und deswegen denke ich, ist es ganz, ganz wichtig. Ja. Ich habe ja so und so, also wenn wir mehr davon hören, wahrscheinlich im Google I.O. im Mai, ja, da werden wir dann definitiv was hören, denke ich. Vielleicht wird es nur eine Ankündigung sein, vielleicht kriegen wir sogar schon die App, wer weiß. Ja. Aber ich hab da meine Gedanken noch ein bisschen weiter gesponnen, ja, und habe mir vorgestellt, dass der ganze Dienst sogar zusammen mit Gmail, ja, kombiniert wird. Das heißt, dass die Chat-Nachrichten in Gmail erscheinen wie Mails oder umgekehrt, ja, die Mails wie Chat-Nachrichten eben in dem Babbel Messenger. Ja, das wäre ja auch mal schön. Das würde zumindest den Leuten den Wind aus den Segeln nehmen, die nicht verstehen, dass es jetzt schon so mit Gmail möglich ist. Ja. Ansicht da in den entsprechenden Trees, ja, dass die schon vorhanden ist, ja, und dass der Austausch von den Nachrichten auch so schnell geht, dass man da schon von einer E-Mail, von einer Realtime-Kommunikation sprechen kann, ja, und deswegen eigentlich das Ganze sowieso, naja, lassen wir das. Also, davon immer noch Träume haben, dass das auch mit Gmail irgendwie verquickt wird. Ja, wer weiß. Ja. Google Keep. Damit kommen wir zu den News. Ja, Google Keep, das ist das, was ich angesprochen habe eben schon mal. Ist gestartet. Was ist Google Keep? Und zwar ein recht simpler Notizzettel, wenn man so will. Naja, simpel ist ja jetzt nicht unbedingt. Man kann nämlich auch Bilder und auch Audiodateien, Audioaufnahmen speichern in diesem Notizzettel und auch To-Do-Listen. Gerade die To-Do-Listen sind da sehr, sehr interessant. Jetzt ist aber, wie ich schon gesagt habe, eine Funktion offenbar abhanden gekommen, und zwar, dass man eben ein Datum festlegen kann für ein Eintrag in der To-Do-Liste. Und das bedeutet dann im Endeffekt, ja, dass hier Google Tasks wieder mal nicht ganz ersetzt wird oder ersetzt werden kann. Aber ich kann es euch sagen, Google Tasks ist der nächste Kandidat, der abgeschaltet wird. Ja. Weil seit Jahren wurde an Google Tasks nichts mehr gemacht. Das Ding, das sitzt einfach nur noch so beim Kalender, ja, und bei Google nutzt das niemand, und das ist schon mal ein ganz, ganz übles Zeichen. Ja. Google hat da auch den Überblick verloren. Wissen die überhaupt noch, dass es Google Tasks gibt? Ich weiß es nicht. Diese To-Do-Liste bei dem Google Keep, dass die da integriert wird, das ist für mich das sichere Aus von Google Tasks. Aber ich hoffe, dass eben solche Sachen wie eben die Datums Zuweisung für einen Eintrag, für einen einzelnen Eintrag, und auch die vielleicht eine Erinnerungsfunktion, die fehlt ja sogar bei Google Tasks, das gibt's nur für mit Drittanbieterprogrammen, aber dass da vielleicht dann sogar eine Erinnerungsfunktion drin ist, die dann einem also richtig ein Laut gibt, ja, am Handy, wenn ein Task jetzt dran ist unbedingt. Gut, man könnte das natürlich auch in den Kalender eintragen, da gibt es immer ein Für und Wider, aber trotzdem ist es interessant. Ja, das Design ist sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Und das Ganze ist jetzt schon plattformübergreifend, weil nämlich hier die der Zugriff über das Web auch möglich ist und da kriegt man auch eine Mobilversion über das Web. Applikationen gibt es für Android momentan und der Rest kann eben dann über die Webseite gehen. drive.google.com/keep, ja, da sieht man das. Und das soll auch in den nächsten Tagen dann integriert werden, also weiter integriert werden in Google Drive, so dass man die auch aus dem Verzeichnis heraus offenbar sehen kann, die Dateien und so weiter. Wie gesagt, Bilder kann man hochladen oder direkt mit der Kamera machen, To-Do-Listen, Notizen, ja, das ist alles möglich. Auch im Web ist das Erstellen von diesen Notizen ganz, ganz einfach, ja, genau wie im Handy. Man hat hier auch ein schönes Widget im Handy, das man da drauf machen kann, so dass man richtig schöne Übersicht hat. Ja, Wahnsinn, das gefällt mir sehr gut. Und dann kann man das entsprechenden Eintrag, zum Beispiel hier die To-Do-Liste, anklicken, im Widget auch und kann dann eben das bearbeiten. Man kann auch jede einzelne To-Do-Liste oder jeden einzelnen Beitrag, jede einzelne Notiz oder Bild mit einer Farbe noch versehen, so dass man das zum Beispiel thematisch ordnen kann und sagen kann, okay, alles, was mit Geocaching zu tun hat, ist jetzt zum Beispiel grün, ja, und alles, was privat ist, ist dann von mir aus grau, ja. Und dann hat man gleich so eine Übersicht in diesem Keep, was jetzt wohin zugehört. Ja. Kann es natürlich anders machen, das ist einem frei erlaubt. Die Audio-Notizfunktion finde ich geradezu genial. Man kann also zum Beispiel einfach auf das Mikrofon sprechen und dann Töne, Musik oder auch eben Sprache aufnehmen. Und wenn das Sprache ist, dann wird das auch gleichzeitig umgewandelt in Text und dazu abgespeichert. Das heißt, zum Beispiel habe ich hier einfach reingesprochen, even a speech notice is possible, und das Ganze hat er dann übersetzt und es steht jetzt quasi dabei, ja, und wenn ich das anklicke, dann spielt er das ab, aber eben auch nochmal sichtbar als Text vorhanden. So wie man es von Google Voice zum Beispiel gewohnt ist. Also das ist eine schöne Sache. Mir gefällt Keep ganz gut. Aber es braucht noch ein paar Funktionen eben. Wie gesagt, To-Do-List ist eins. Ein paar andere Funktionen noch, so damit es an Evernote rankommen kann. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass Google Keep, zumindest in der jetzigen Form, als Konkurrent zu Evernote überhaupt gedacht ist. Denn ich glaube, der Weg geht hier einfacher ins Bereich simpel sein. Ja, das Ding soll sein, ja, kurze Notizen, zack, zack, zack, zack, wupp, abgelegt. Ja. Oder To-Do-Liste, ich mache jetzt einen Einkauf, wupp, wupp, das muss drauf, zack, zack, zack, habe ich auf der Liste oben drauf, schön im Widget eingeblendet, klick und fertig. Das muss simpel sein und schnell. Das soll jetzt nicht und kann auch im Moment nicht jetzt irgendwie eine Verwaltungs App, sage ich mal, sein für den Workflow eines Journalisten beispielsweise oder Interviews zu verwalten oder sonst irgendwas. Das ist nichts, was man jetzt so eine riesen Datenbank draus machen kann, ja, wo man dann drauf zugreifen kann, sondern das ist einfach nur, sind einfach nur Notizzettel, ja, die man eben mit Audio und Bilder erweitern kann. Und das war's aber. Das ist mal wieder das Typische. Was eben das Problem ist, Erwartungshaltung von den Benutzern und dann letztendlich für was es eigentlich gedacht ist. Ja. Alle hatten wohl da einen Evernote-Killer erwartet und jetzt stellen sie erschrocken fest, nee, das ist ja ganz simples Ding, das kann ja gar nicht gegen Evernote anstinken. Ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass in Zukunft noch weitere Funktionen hinzugefügt werden und dann das Ding vielleicht sogar noch umfangreicher wird als Evernote. Wer weiß, ja. Google, Quatsch, Evernote und die Telekom, ja, da, die haben natürlich wieder was richtig Deprimierendes, ne, ist das. Irgendwo frage ich mich, als müssen denn alle immer gegen Google sein? Ja, hätte die Telekom jetzt nicht einfach können sagen, ah, oh gut, ganz schlecht. Wir machen das jetzt hier, tun wir das groß hier ein Icon reinmachen und nutzen dann auch diesen Google Keep. Nein, die Telekom arbeitet natürlich jetzt mit Evernote zusammen. Das wurde jetzt bekannt gegeben, komischerweise kurz nach dem Keep vorgestellt wurde. Ja. Da wird also jetzt eine Allianz geschmiedet. Ja. Warum? Um offenbar eben die Nutzung von Google Keep da zu stören. Das, da kann ich mir das nicht vorstellen. Was momentan eh abläuft da Richtung Google-Bashing ist echt nicht mehr normal. Ich hab da mich heute schon drüber ausgelassen in der Regelwochensicht, deswegen möchte ich das jetzt nicht nochmal machen. Schon kriege ich wieder die Krise. Also die Ignoranz momentan in der Technikszene ist so hoch, dass ich echt bald genug habe davon, ehrlich, weil das ist nicht mehr normal, sowas. Alle immer gegen Google, ja. Und wenn dann Google mal was wegnimmt, was nutzen, offenbar, ja, und die ganze Zeit sich drüber aufgeregt haben, dann fangen sie an zu heulen. Ja. Ist ganz gut, dass der Google Reader hier den Profi-Journalisten jetzt weggenommen wurde, die nämlich die ganze Zeit den Dienst kostenlos für diese Recherchen genutzt haben, für kommerzielle Recherchen, hier die Artikel zusammenkleistern, um Google weiterhin zu bashen. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Gut, also Eric Schmidt hingegen, der hat sich zu Wort gemeldet und hat Gerüchte, die auch im letzten Uncast gesagt wurden, zurückgewiesen. Er hat gesagt, also lieber Uncast, bitte nicht mehr sagen, dass Android und Chrome OS zusammengeht. Nein, das hat er natürlich nicht gesagt. Er kennt den Uncast gar nicht. hat allgemein gesagt, es gibt keine Verschmelzung von Android und Chrome OS. Ja, weil sie haben ja die Gerüche gekocht. Und das wird also wohl nicht der Fall sein. Bessere Zusammenarbeit, also eine bessere Integration von beiden Diensten, das könnte allerdings möglich sein, ja. Und wer weiß, vielleicht kann man bald Chrome-Apps auf Android nutzen und Android-Apps auf Chrome OS. Das wäre vielleicht eine Sache, aber trotzdem dann eben beide Systeme getrennt. Ja. Das wird also nicht zusammenführen. Es wird weiterhin Android und es wird weiterhin Chrome OS geben. So. Damit ist das Gerücht hoffentlich abgehakt. Ja, für die nächsten paar Wochen vielleicht. Und dann kommen wieder neue Gerüchte auf, wenn wieder was Neues rauskommt. Ich bin schon gespannt auf das Android Key Lime, das bestimmt auch vorgestellt wird im Mai auf der Google I.O. Und da wird es dann bestimmt gleich wieder Gerüchte geben, wenn irgendwas anders ist und irgendwie so aussieht wie Chrome, dann wird es gleich wieder losgehen mit den Gerüchten und da ist es schon gekommen zusammen. Ne? Also gut, vielleicht sagt ja auch Eric Schmidt nur so, ja, und möchte jetzt eben beide Geschäftszweige nicht gefährden, ja, Android und Chrome OS, aber ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Eine Zusammenführung in Form von eben, dass verschiedene Teile auf dem anderen ähnlich ist oder auch genutzt werden kann, das ist durchaus eine Idee, aber es wäre richtig dumm von Android, Google, wenn entweder Android oder Chrome OS jetzt irgendwie nicht mehr als eigenständiges Produkt zu sehen wäre. So, dann noch ein Thema, da habe ich gleich ein paar Meldungen, ja, über das Thema, weil es letzte Woche richtig rund gegangen ist, ja, wer also da offenen Geistes rangegangen ist an die Berichterstattung, der wird festgestellt haben, dass das HTC One ganz schön unter Beschuss ist, und zwar von allen möglichen Seiten. Erstmal kommt HTC nicht zur Ruhe wegen der Kamera. Ich habe ja schon vorletzten Podcast schon gesagt, dass es Schwierigkeiten geben wird, die Lieferzahlen einzuhalten. Ja, also es können gar nicht genug Geräte produziert werden, weil der Chip für diese komische 4-Megapixel-Kamera, ja, nicht schnell genug hergestellt werden kann oder geliefert werden kann von dem Zulieferer, der diesen Chip herstellt. Jetzt ist die Kamera wieder durch was anderes in die Kritik gekommen, nämlich, dass die ISO-Werte in den Bildern falsch ausgewiesen ist, ja, beziehungsweise auch falsch eingestellt wird. Egal, was man nämlich für einen ISO-Wert in der Belichtung einstellt, ja, wird nämlich dieses nur als Obergrenze genommen, aber nicht als feste Vorgabe, so dass eben die Angaben in der Datei vollkommen wertlos sind. Und nicht nur das, dass wenn man zum Beispiel eben eingestellt hat, man möchte jetzt eine ISO 400 Aufnahme machen, aber das Telefon ist der Meinung, ISO 100 reicht aus, dann wird es eben in ISO 100 gemacht, auch wenn man explizit gesagt hat, ISO 400. Damit kann man auch einige Effekte zum Beispiel nicht machen, ja, weil das Telefon das tut, was es für richtig hält, egal was man eingestellt hat im Prinzip. Ja. Deswegen kommt zum Beispiel eben Heise Foto zu dem Schluss, dass diese vermeintlichen High-ISO-Bilder, die in dem Labor gemacht wurden beim Test, eben wahrscheinlich alle nur ISO 100 waren. Ja. Entsprechend dann mit den Folgen auch. Ja. Also da hat auch HTC dies bereits bestätigt als Bug und arbeitet an einer Lösung. Dann kann man nur hoffen, dass das jetzt nicht mit der Software wieder verschönregelt wird, ja, kaputt geregelt wird. Wenn es nämlich ein Hardware-Bug sein sollte, ja, dann muss man es wieder mit der Software korrigieren. Dann bin ich schon mal gespannt, wie das raus, was da rauskommen soll dann. Ja. Der HTC One-Start könnte sich dann auch noch weiter verzögern, denn nicht nur die Kamera hat ein Problem mit den Zulieferern, sondern offenbar auch andere Komponenten. Das ist jetzt real auch bestätigt worden, und zwar weil HTC kein Premium, kein Top-Kunde mehr ist bei den Zulieferern. Also man nennt es so Tier One Customer. Ja. Und diesen Status hat offenbar HTC bei den Zulieferern verloren. Das heißt, sie werden nicht mehr bevorzugt behandelt und müssen dann entsprechend warten auf ihre Ersatzteile. Also ganz, ganz üble Nachrichten für HTC hier und dem One. Die angestrebten Zahlen ursprünglich sind unmöglich zu halten. Ja, ich habe schon letzte Woche gesagt, wie viel waren es? 1,2... Moment, nicht, dass ich was Falsches sage. Also die Zahl der ausliefernden Geräte, die maximal möglich ist, allein durch die Kamera schon, ja, liegt bei 1,2 Millionen. Ich habe da jetzt eben gerade noch mal ein bisschen nachgucken, ja, weil die Zahl ist so unglaublich gering. Also in demselben Zeitraum, in den nächsten Monaten wohlgemerkt, heißt es, ja, von dem Zulieferer. Und da ist alleine schon in dem Zeitraum will Samsung das S4 mindestens 10 Millionen Mal verkaufen, und da sind absolut alle sicher, dass es passieren wird. Das kann man auch nur hoffen, und jetzt komme ich gleich noch dazu. Und das HTC One ist ja die große Hoffnung von HTC, und wie ernst es ist für HTC, das sieht man auch aus der Aussage, die mich ehrlich gesagt schockiert hat, und ich denke, dass das auch andere HTC-Fans schocken wird, wenn das HTC One kein Erfolg wird. Dann wird der Chef Peter Chou zurücktreten als CEO. Das hat er tatsächlich ernsthaft gesagt. Ja. Und jeder weiß, dass momentan HTC ziemlich am Zahnfleisch kaut. Und diese Ansage von Peter Chou, ich weiß nicht, was er damit bezwecken will, aber die lässt die lässt nicht nur hoffen, sondern die zeigt auch die Gefahr, wo HTC jetzt drin schwebt, wenn mit dem HTC One hier ein Flop gelandet wird. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist erfolgreich und was ist nicht erfolgreich? Ja. Wenn es erfolgreich ist, alles zu verkaufen, was möglich ist, geliefert werden kann, nämlich die 1,2 Millionen, dann bin ich überzeugt davon, dass das HTC One ein großer Erfolg wird. Denn Ich bin fest davon überzeugt, dass die 1,2 Millionen Stück alle verkauft werden. Alle. Sofort. Die sind wahrscheinlich schon in den ersten paar Wochen per Vorbestellung, falls es möglich ist, weg. Aber wenn das jetzt ein Vergleich sein sollte, so in der Größenordnung von, sagen wir mal, nur die Hälfte von dem, was das Samsung Galaxy S4 anstrebt in den ersten Monaten, dann wird es ein Flop. Weil es ist gar nicht möglich, dass HTC mehr verkauft als 1,2 Millionen Stück in den nächsten Monaten. Das ist ein herber Schlag für HTC, wie ich finde. Ich weiß ja nicht, wie die geplant haben. Auf jeden Fall zeigt das, dass die Größenordnung, wenn die wirklich so geplant haben, dass die Größenordnung deutlich unter der Konkurrenz liegen. Und dass hier das HTC One allenfalls ein Signal sein kann für die Zulieferer, für das nächste Modell gefälligst wieder schneller zu liefern. Ja. Und damit HTC wieder als Top-Hersteller rankommt. Also HTC hat es wirklich nicht einfach. Ja, und heute kam eine Meldung gerade noch, das habe ich jetzt gar nicht verlinkt hier, dass auch HTC noch ein Gerichtsverfahren gegen Nokia verloren hat in Deutschland. Ja, Nokia hat etliche Patente gedroht und hat auch Recht bekommen. Ich sage das jetzt bewusst angedroht. Zumindest bei dem Batteriesparpatent. Ja. Und das Gericht hat tatsächlich entschieden, dass HTC hier Patente verletzt. HTC wiederum sagt, sie findet das Urteil natürlich bedauerlich, aber in den neueren Geräten wird dieses Betriebssparsystem gar nicht mehr genutzt, das Nokia hat, wohl aber noch in den Geräten drin, bloß nicht aktiviert. Ja? Und da sehe ich schon wieder Probleme auf HTC zukommen. Was das im Einzelnen jetzt für HTC bedeutet, dieses Urteil, ist auch noch nicht ganz sicher. Aber definitiv wird es sein, dass HTC hier auch noch zahlen muss, ja, an Nokia. Ja, Nokia habe ich heute sowieso schon gefressen. Ja, ist, naja. Aber man sieht hier ganz deutlich, wie es momentan im HTC steht. Und man würde so gerne jetzt dem HTC wünschen, dass das HTC One extrem hohe Verkaufszahlen vorzuweisen hat, ja, bald, damit HTC wieder besser geht, damit wir weiter einen großen zweiten Android-Hersteller haben oder halt mehrere große Android-Hersteller haben und nicht nur alles auf Samsung konzentriert ist. Aber ich sag's euch ehrlich, das wird nicht passieren, das kann nicht passieren, weil es nicht genug Teile gibt, die HTC bekommen kann von den Zulieferern. Damit sind sie daran dazu verdammt, eben mit den maximal möglichen auslieferbaren Geräten sich zufrieden zu geben. Und das wird nicht reichen für die übermächtige Konkurrenz Samsung. Abstand nicht. Samsung wird übrigens, ich sag's nochmal, ich hab's letztes Mal schon gesagt, Samsung, die Verkaufszahlen vom Samsung Galaxy S4, das möchte ich dann auch bitten, alle Kritiker zu berücksichtigen, die jetzt versuchen, Samsung schlecht zu reden. Ja. Nicht die Verkaufszahlen von HTC, und da bin ich dankbar dafür, das hat die Presse wohl verpennt, ja, die sowieso immer negativ über Android berichten will, sondern die Verkaufszahlen vom Samsung Galaxy S4 werden das Bild von Android in der Öffentlichkeit prägen, ob Android jetzt die Schwelle erreicht hat, um dem großen Konkurrenten Apple was entgegenzusetzen. Natürlich, Android ist schon deutlich weiter verbreitet als das iOS. Nur, das Problem ist, dass die Presse 1:1 will, ja. Ein Telefon, ja, gegen ein anderes Telefon. Und das war bisher eben nicht möglich. Und das Samsung Galaxy S4 wird jetzt direkt mit dem iPhone 5, verglichen werden. Ja, möglicherweise dann sogar noch auf das dann irgendwann kommende iPhone 6, ja. Und dann werden diese Verkaufszahlen miteinander verglichen. Und wenn dann hier diese Verkaufszahlen, das ist jetzt das ultimative Duell, der ultimative Showdown, wenn Samsung Galaxy unter den Verkaufszahlen mit dem Samsung Galaxy S4, nur mit dem S4, unter den Verkaufszahlen vom iPhone 5 bleibt, dann heißt es in der Presse, Android hat verloren. Und was das dann für Auswirkungen haben wird auf App-Entwickler, auf die Spekulanten, ja, auf die Anteilseigner bei Google. Da möchte ich gar nicht dran denken. Ja. Also wir können mal nur hoffen, dass das Samsung Galaxy S4 ein durchschlagender Erfolg wird. Schon sieht es nämlich für die Reputation von Android erstmal wieder etwas schlechter aus, als dieser ganze Hype momentan das gebracht hat. Ja. Ich weiß, das ist eigentlich vollkommener Blödsinn. Ja, aber sag das mal der Presse und den Investoren, wenn sich die Leute eben dadurch beeinflussen lassen, sie lassen sich eben dadurch beeinflussen. Ja. Das ist halt mal so. Ein Grund, warum Linux immer noch nicht mehr genutzt wird als Windows. Ja. Die Leute denken einfach, ja, Windows ist meistverkauftes System, das ist besser. Ja. Das ist einfacher, das ist besser, das geht schneller zu installieren. Alles falsch. Aber erzähl das mal deinen Leuten. Gibt ja einige Linux-Nutzer, die es selbst nicht glauben. Gut, also Peter Schau droht damit, wenn das One floppt, dann geht er, was immer das auch heißt, ich weiß es nicht. Ja. Hat er auch gut ausgedrückt. Das bedeutet, im Prinzip kann er selbst entscheiden, ja, er geht oder geht nicht. Stock Android wird aber auch immer beliebter. Ja, und auch das ist nicht gerade zubringlich für HTC, weil HTC Sense ist das meistgehassteste oder die meistgehassteste Oberfläche überhaupt. Ja. Vielleicht noch Motorblur, aber das ist ja eh schon weg vom Fenster, wenn man so will. Ja. Komischerweise ist auch schon seltsam, aber anscheinend haben sich mehr Leute mit dem TouchWiz zurechtgefunden. Sehr seltsam. Ich hasse beide, aber Sense noch mehr. Aber es gibt dafür auch eine Lösung, ja, und zwar kann man den ganzen Rotz, egal ob TouchWiz, Sense oder Motorplayer, runter machen, indem man nämlich einen Launcher installiert und The Verge hat einen relativ guten Artikel dazu verfasst, den kann ich euch nur ans Herz legen, der ist auch verlinkt bei mir in den Shownotes. Da gibt es für verschiedene Modelle eben sogenannte Launcher, die einen Jelly Bean oder einen Ice Cream Sandwich Launcher nachbilden sozusagen und dann eben, da hat man eben wirklich das Gefühl bei einigen, ich habe ja schon selbst auch in der Sendung welche vorgestellt, war auch schon mal App der Woche, wo man dann eben denkt, ah, das ist wie das Original, wie Stock Android. Ja. Und es hat einen Grund, Stock Android ist eben ziemlich simpel gehalten, es ist nicht überfrachtet und so weiter, deswegen hat es durchaus seine Vorteile, für mich sowieso das Einzige, was ich mir da antun kann. Ja. Aber das ist hier ein schöner Artikel, was da die The Verge geschrieben hat, dass es eben hier ohne Problem machbar ist. Früher war das ja bei den Handys immer das Problem, weil die sehr, sehr begrenzten Ressourcen, ja, und auch die CPU-Leistung. Es ist ja so, dass im Prinzip das alte System immer noch im Hintergrund werkelt, ja, und immer noch im Hintergrund Speicherverbrauch. Ja. Zwar weniger, als wenn es aktiv offen ist, aber trotzdem, es ist noch vorhanden und Speicher wird eh abgezogen dadurch. Aber bei den neueren Geräten fällt es nicht mehr so auf. Die meisten Geräte haben genug Power drin, dass man eben so einen Aufsatz, so einen Launcher drauf machen kann, ohne dass man einen Geschwindigkeitsnachteil spüren könnte. Ja. Im Gegenteil, oftmals sind eben die Launcher sogar wesentlich schneller als der Original-Launcher. Ich denke da nur an TouchWiz mit dem Galaxy Tab. Ja. Das Original, das ist gähnend langsam, während der Home-Launcher praktisch hier ohne Probleme das Ganze schneller und flüssiger werden lässt. Ja, also das ist schon, sieht man mal, was die Firmen hier für einen Bloatware-Kram da drauf kloppen. Ja, unfassbar eigentlich. Aber gut, wer will, kann sich also entfernen lassen sozusagen. Und da wird dann auch aus am HTC ein schönes Stock Jelly Bean Gerät und dann hat man so gute Hardware, ja, und ein gutes System. Warum also nicht? Jo, dann haben wir noch ein Gmail-Update. Ja. Da habe ich noch eine News. Das hat hier eingeschlagen, ja, bei den Leuten, denn es gibt endlich in den Notifications mehr Funktionen, die man direkt ausführen kann. Je nach Einstellung beispielsweise kann man in den Notifications bereits antworten oder archivieren bzw. löschen. Das kann man einstellen, wenn man hier Swipe to Delete einstellt, dann erscheint in den Notifications eben auch Delete bzw. dann eben löschen. Wenn man einstellt archivieren, löschen und was weiß ich, also das also praktisch alles zusammen machen kann mit dieser Swipe-Funktion, dann erscheint hier Archive, also archivieren. Ja. Und da kann man das dann umstellen. Schön finde ich das auf jeden Fall. Ich habe das auf Delete eingestellt, weil eben ich ja die Großteil der Nachrichten, die ich bekomme, dann gleich wieder löschen kann. Ja, sorry, ist nun mal so. Ja. Und ich habe schon meinen Priority Inbox Account da. Ja. Nur es ist halt immer so, dass ich nichts aufbewahren will, was nicht nochmal zu verwerten ist, wo ich denke, also, naja, das muss ich nicht archivieren. Ja, wenn mir jetzt jemand schreibt, ja, ich bin jetzt gleich da, dann wird es nicht archiviert. Dann sehe ich das, ah ja, ich bin gleich da, okay, gelöscht, fertig, zack. So, also, das ist schön gemacht. Weitere Funktionen, gut, mehr oder minder Kleinigkeiten. Das ist die Hauptsache hier, diese Notifications, dass das eben schön gemacht ist. Jetzt. Dann gibt es noch eine Meldung. West verunsichert die Nutzer. Ja. Die Security App West sagt doch knallhart, dass Gmail ein Malware-Programm ist. Ja, einige scheinen sich da dann drüber zu freuen jetzt. Ne? Aber ich finde, es ist unverantwortlich von Arrest, ja, von den Programmierern dieser sogenannten Security-App. Und ich kann immer nur sagen, die beste Security-App ist keine Security-App. Ja, machen das Telefon langsamer, sie sind unnötig, wie Christy Boner gesagt hat, er würde sich schämen, wenn er bei so einer Firma arbeiten würde, die sowas programmieren würden. Und dann ist das Ganze eben auch noch sehr, sehr fraglich, ob diese Meldungen da dann auch tatsächlich richtig sind. Gmail heißt dann hier in meinem Request, has been reported as malware. Ja, von welchem Idiot ist denn das als Malware gemeldet worden, ja? Vom Google-Hasser. Klar. Also, das führt ja alles ab Absurdum, ja. Die meisten Leute ignorieren das dann eh. Und wenn sie es dann bei Gmail ignorieren, dann ignorieren sie es etwa vielleicht auch bei anderen Anwendungen, ja. Und nicht nur Gmail ist übrigens davon betroffen, auch WhatsApp. Ja. Bei WhatsApp könnte man es vielleicht ja noch verstehen, aber ich glaube, die Nutzer von WhatsApp finden das dann auch nicht lustig, wenn hier als Malware das deklariert wird, weil also ich würde jetzt WhatsApp nicht als Malware einordnen, sondern maximal als also ich würde höchstens einen Request da bringen, ich hoffe, du weißt, was dieses Programm alles mit deinen Daten macht, ja? Aber das müsste ja bei vielen Programmen auch aufpoppen dann. Nur Malware ist also selbst WhatsApp nicht, ja, und Gmail schon mal gar nicht, ja. Außerdem sind da noch so andere positiv False Positives dabei, wie zum Beispiel die Amazon App, Scoresender, Redbox, PayPal, Google Currents, HP ePrint, RDO, LinkedIn und so weiter. Also einfach Avast löschen, ja, und fertig. Dann ist gut. Kein konfigurierbares X-Phone, ja. Diejenigen, die sich Hoffnung gemacht haben, dass das neue X-Phone von Motorola, jedenfalls das gerüchteweise neue Phone von Motorola, eine veränderbare Hardware haben wird, das heißt, wo ihr dann selbst das alles zusammenstellen könnt und dann euch das bauen lässt und es kommt zu euch, das ist leider ins Reich der Märchen wieder geschickt worden, denn so einfach soll das nicht gehen. War auch ziemlich wagemutig, diese Behauptung oder diese Hoffnung überhaupt zu wecken, denn Ich kann mir da schon vorstellen, was sich da einige Leute dann zusammengezimmert hätten. Gut, ich meine, das geht. Da hätte man müssen ein paar Filter reinmachen, die dann eben verhindern, dass man zum Beispiel ein Telefon mit 512 Megabyte ausstattet, ja, und dann die Auflösung 1080p nimmt, ja. Oder falls das möglich wäre, sagen wir mal, ich weiß ja nicht, wie weit es gehen soll, wie sich das manche vorgestellt haben, ein Single-Core-Prozessor, ja, und dann so eine Auflösung oder so. Ja. Also das geht einfach nicht. Und deswegen hätte es vielleicht ein paar Probleme gegeben. Und was natürlich auch wieder zu vielen Rücksendungen geführt hätte. Ob das daran liegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass es eben das X-Phone kein modifizierbares Gerät sein wird. Allerdings hat hier Google auch offen gelassen, dass nicht noch ein anderes Gerät, also nicht das X-Phone, sondern irgendein anderes Gerät rauskommt, das vielleicht dann in Zukunft mal konfigurierbar ist. Ne? Weil zumindest mal die Experten könnten sich da ein recht gutes Teil zusammenstellen nach ihren Wünschen, ja, und das wäre schon mal gar nicht schlecht, ja. Andersrum brauchen natürlich dann die Leute, die sich nicht so gut damit auskennen, vielleicht durch einen Assistenten auch ein bisschen Hilfe beim Konfigurieren, ja, dass man eben so solche Sachen nicht machen kann, wie eben hohe Auflösungen und kleine Prozessor oder so. Aber wenn ich das sehe, was bei manchen Hardware-Konfigurationen möglich ist, bei Laptops, da komme ich dann schon ins Grübeln, ob das für alle das Richtige ist. Ja. Für die Experten, wie gesagt, ich finde es auch immer gut, wenn man sich sein Laptop zusammen konfigurieren kann. Ja. Schon nicht schlecht, aber ja, dass sich da mein Nachbar alles konfigurieren wird, nee. Oh. Nein, danke. Jo, und Google Currents hat auch ein Update bekommen. Das ist das Programm, das ich nicht nutze. Ja, ich glaube, das ist der einzige Google-Dienst, den ich bisher mich geweigert habe zu nutzen, Google Currents. Warum? Das kam eine ganze Zeit lang, hat es gedauert, bis es auch in Europa rauskam. Ja, und als es dann rauskam, dann war es einfach nur eine billige Kopie von Flipboard. Ja, mittlerweile ist Flipboard draußen für Android schon lange. Ja, und deswegen ist es an mir irgendwie vorbeigegangen. Ja. Aber jetzt ist es auf jeden Fall nochmal verbessert worden. Und zwar kann man jetzt Audiodateien anhören mit Google Currents direkt in dem Programm. Und das dürfte eben dann auch wieder für Podcasts interessant sein. Ja. Ich muss da mal gucken, ob der Ancast ist, glaube ich, überhaupt gar nicht bei Currents mit drin. Wenn ich das richtig weiß. Moment mal. Nein. Currents gibt's, Ancast gibt's noch nicht als Currents. Sollte ich vielleicht mal machen, ja, werde ich vielleicht auch tun. Und dann, ja, dann geht das vielleicht auch darüber. Ja, wir wissen ja, dass es mit RSS schlecht aussieht. Und wenn ich auch glaube, dass das für Podcasts bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag bestehen bleibt, dieses RSS, ja, warum sollte das auch da geändert werden? So denke ich doch, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, wenn man dann auch mal über andere Kanäle den Uncast empfangen könnte und nicht nur über RSS, weil RSS ist zumindest im Konsumentenbereich wohl langsam aber sicher tot. Ja. Nein, ich möchte jetzt nicht noch weiter drauf rumreiten. Ja. Ich habe das alles schon in der Rieswochensicht da erklärt. Ja. Während ich hier rede, wird im Hintergrund auch gerade der Ancast Currents Feed eingerichtet. Ja, muss den dann natürlich noch ein bisschen optimieren. Aber oh, jetzt habe ich nein. Jetzt habe ich einen falschen Feed reingemacht. Nein. Oh Mann, ja. Don't podcast and produce a Google Currents Tablet. Gut. Jetzt wissen wir das. Der Google Play Store 4.0 soll bald kommen und zwar gab es da schon einige Abbildungen, ja, relativ große Designüberarbeitungen mal wieder. Ja. Sieht also jetzt doch ganz anders aus. Auch hier die Bedienung von den Menüs ist jetzt eben angepasst an die neue UI, HoloESQ Richtlinie da. Ja, also ist gar nicht schlecht. Passt jedenfalls jetzt zu den neuen Geräten viel besser als das alte, der alte Google Play Store. Und ja, von der Übersichtlichkeit wird sicherlich auch interessant sein. Schön sind die einzelnen Rubriken, die man jetzt hat. Und man kann jetzt hier auch natürlich auch hier weiterhin Content Filtering machen, ja, also mit einem Passwort auch versehen, so dass man auch nicht unbedingt, dass nicht jeder von seinen Kumpels einfach kaufen kann, ja, wenn er das Handy da drin hat, in der Hand hat. Wichtig. Gut, also, schönes neues Design. Ich habe es leider noch nicht bekommen. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube, noch niemand hat es bekommen. Ja, fast niemand. aber wird wohl nicht mehr lange dauern. Ich habe heute noch einen Artikel gelesen, warum das Nexus 4 kein USB OTG hat, ja, on the go USB, weil es on the go, ja, weil es nämlich Probleme hat, zum Beispiel das Gerät überhaupt zu versorgen mit genug Spannung. Ja, es hat nämlich Schwierigkeiten, die 5 Volt zu liefern an der Schnittstelle. Zusammen mit dem und noch ein paar anderen Geschichten, da hat sich nämlich dann Google dafür entschlossen, diese Funktion, obwohl erst angekündigt, zu streichen, ja, und das eben nicht anzubieten. Jetzt gibt's eine Mod, um das trotzdem zu machen. Dazu muss das Handy natürlich geroutet sein, weil es ein sehr großer Eingriff ist, ja, unter anderem auch in den Kernel, ja. Da wird dann eine andere Version, eine modifizierte Version des Francos-Kernel aufgespielt. Ja, dann braucht man einen Y-Adapter, bei dem zusätzlich noch Saft eingespeist wird. Ja, das heißt also zum Beispiel von einem externen USB-Netzteil oder von einem Akku-Pack, einem externen. Ja. Lustigerweise hat Android Central, der Artikel, den ich verlinkt habe, genau dasselbe Akku-Pack genommen, das ich hier auch habe. das wird dann eben mit diesem Y-Kabel angeschlossen, damit genug Strom vorhanden ist, und dann kann man das mit dieser modifizierten Software dann eben benutzen, um zum Beispiel USB-Sticks auszulesen oder eben um eine USB-Maus anzuschließen etc. Genau. Empfohlen wird es von Google nicht. Sie empfehlen natürlich Bluetooth-Geräte. Dann noch ganz aktuell reingekommen, gerade vor einer Stunde, weil so lange rede ich ja jetzt fast wieder, ja, gelesen. Das war kurz bevor die Sendung angefangen hat. Die Google Plus App hat ein neues Update erfahren, und zwar richtig großes Update, würde ich mal sagen. Da ist einiges überarbeitet worden, designmäßig auch. Ja, also Google ändert da auch mal wieder Designs. Dann sind neue Sachen hinzugekommen auch. Es wird jetzt mehr Text angezeigt bei den einzelnen Posts, gleich von Anfang an, ohne dass man den erst groß öffnen muss. Dann, wenn man auf ein Video, auf ein Foto oder auf einen Link drückt, dann wird sofort die entsprechende Seite aufgerufen, ja, oder eben der Player. Nicht so, wie es eben vorher war, dass man dann nochmal auf eine weitere Google Plus Seite kommt, um den gesamten Artikel zu sehen, und dann erst weiter kommt, wenn man da dann nochmal drauf drückt, sondern das passiert jetzt also direkt. Die Vorschaubilder werden jetzt nicht mehr so stark abgeschnitten, so dass man jetzt auch zum Beispiel Porträts oder so in voller Pracht sehen kann, ohne dass man hier erst wieder sich durchklicken muss. Ja. Ich sehe auch gerade, das Update ist bei mir auch angekommen. Das mache ich jetzt gleich mal im Hintergrund. Geht ja heute alles wirklich schnell. Dann auch solche Funktionen wie eben Plus 1, ja, geben und Reshare und Kommentieren und so weiter. Diese Funktionen werden jetzt deutlich besser platziert gezeigt, so dass man die auch häufiger nutzt, hoffe ich jedenfalls, weil Google Plus ist so eine richtige Plus 1 Wüste, ja. Ich weiß nicht, ob vielleicht verstehen das die Leute nicht, was Plus 1 bedeutet, ja, oder sie sind einfach, interessiert mich nicht. Schade, ja. Das ist wie so ein Feedback, das ist schon, eigentlich schon ganz gut. Das sind die Leute bei Facebook und bei Twitter gibt's ja sowas eigentlich nicht. Aber das sind die Leute bei Facebook doch schneller mit dem Like. Ja, dann gibt's noch ein paar weitere kleine Geschichten, in Anführungszeichen klein, denn beispielsweise kann man die Communities wesentlich besser verwalten. Ja, das geht jetzt richtig gut sogar von unterwegs. Und ich finde, eine der wichtigsten Neuerungen und eine der Neuerungen, die einem auch zu denken geben kann, ist die Tatsache, dass eben sowas wie Google Latitude jetzt in Google Plus integriert ist. Ja, wie das funktioniert, das ist eine faszinierende Geschichte. Und zwar, wenn man diese Funktion anschaltet, nur wenn man sie anschaltet, ja, kann man festlegen, wer die bestverfügbare Position von einem selbst sieht. Also so wie das bei Google Latitude beispielsweise der Fall war. Da kann man dann also einen Circle festlegen, ja, beispielsweise Freunde oder was weiß ich, Familie oder Stalker. Ja. Und kann dann eben festlegen, indem man die Leute in diese Kreise legt, ja, wer das dann sehen will. Also mein Kreis Friends, ja, der soll mich zum Beispiel sehen können, ja, wo ich bin. Das mache ich bei Latitude auch so, nur es nutzen ja immer weniger Leute Latitude und deswegen geht das eben am Ziel vorbei. Niemand ruft mehr Latitude auf. Ja. Die fragen mich alle immer noch über Chat, wo bist denn gerade? Ja, sage ich, ja, dann guck doch auf Latitude. Ja. Und das ist jetzt hier integriert und zwar unter dem Namen von dem Profilbild kann man jetzt die Position sehen und wenn man da draufklickt, dann sieht man auch die genaue Position auf der Google Map, wo man sich aufhält. Wie gesagt, ist nur, wenn man das freigibt und auch nur für die Kreise, die das eben für das freigegeben ist. Ja. Aber für mich ist das eine sehr, sehr gute Funktion, die muss ich unbedingt nutzen und werde ich auch nutzen, so wie ich auch Latitude nutze. Bei den Leuten, die das eben noch aktiviert haben. Ich hoffe, dass das jetzt wieder ein bisschen weiter nach vorne kommt. Das bedeutet allerdings auch, meine Befürchtung, dass Latitude so bald nicht mehr, dass es bald nicht mehr geben wird. Und wen wundert's da? Ja, auch das ist eine Funktion, die recht wenig genutzt wird. Und wenn da jetzt was Besseres in Google Plus integriert wird, dann sehe ich eigentlich keinen Grund mehr, warum Latitude noch weiter am Leben erhalten wird. Ne? Ich hoffe, man kriegt auch so eine Übersicht dann und alles von den einzelnen Personen, die man in dem Circle hat, wo die sich gerade aufhalten. Aber das werden wir dann noch sehen. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade erst die App heruntergeladen. Gut, dann komme ich jetzt zu den Community-Sachen. Ja, ich habe ja schon wieder ziemlich lange gemacht. Und zwar wegen dem Pocket Cast. Pocket Casts, ja. Da schreibt der Tilo, die Podcast-Empfehlung kam wie gerufen. Durch Zufall habe ich mich Anfang des Podcasts wieder geärgert, dass ich nicht vor- und zurückspulen kann. Beyond Pod Pro. Wenn ich über die Zeitleiste eine Stelle auswähle, springt der wahllos irgendwo hin. Meistens 3 bis 5 Minuten vor. Über die Tasten macht er auch irgendetwas. Bin alle Einstellungen durchgegangen. Da kommt auch mit der Zeit nicht klar. Siehe Bild in die Endzeit. Genau, da steht dann minus 370 Sekunden. Sehr schön. Eben sehe ich, dass er nach Beenden des Ankasts meine komplette Playlist gelöscht hat. Update. So, es liegt am OGG-Format. Habe es mit MP3 getestet und funktioniert alles so, wie es soll. Ich glaube, der BeyondPod verträgt sich nicht komplett mit OGG-Vorbis. Ja, gut. Also, BeyondPod ist nicht der einzige Player, der Probleme hat mit bestimmten Soundfiles. Das liegt eigentlich weniger am OGG-Vorbis-Format jetzt, sondern an dem Formatkram allgemein. Ja, denn es gibt auch durchaus MP3-Dateien, die die Zeit nicht richtig anzeigen. Ich hatte mal vor vielen, vielen, vielen Ancasts eine Tabelle gemacht, auf welchem Handy es mit welchem Player richtig funktioniert und welches nicht funktioniert. Und ja, ich sag's dir nur ungern. Nee, ich sag's auch nicht. Ja, also einige Hersteller haben es bis heute nicht hinbekommen, zum Beispiel VBR oder ABR-Dateien, bestimmte Dateien, MP3 und schon gar nicht OGG-Vorbis hinzubekommen, dass die Systemsoftware das kann. BeyondPod an sich kann's, also auf meinem Nexus habe ich es getestet, da funktioniert alles einwandfrei, ja, auch die OGG-Vorbis Zeit, die angezeigt wird, ist da absolut korrekt. Das ist mal wieder Zusammenspiel von Hardware, Software, von den Herstellern und von der App. Ja, und das ist eben ein leidiges Thema. Was soll man da machen? Ich weiß nicht. Die Besonderheit von dem Pocket Cast ist ja, dass es synchronisiert von verschiedenen Android-Geräten. Der Markus hat auch dazu geschrieben, ich werde mir Pocket Cast auch einmal ansehen. Mich schreit dabei vor allem das Sync über mehrere Geräte. Das mache ich schon momentan derzeit noch mit dem Google Reader. Aber diese Lösung entfällt ja dann demnächst. Ja, genau. Die entfällt demnächst. ja. Also die Zeitangaben bei Audio, die Audiodateien habe ich dann da auch abgegrast damit. Ja, das war, ist, wie gesagt, ein großes Problem immer. Vielleicht mal im Archiv gucken, da war mal was. Ich habe schon in vielen Sendungen darüber gesprochen. Es ist ein leidiges Problem. Dann Wellkaya Crusade. Das ist die App der Woche und zwar meiner Meinung nach total gerechtfertigt, denn es ist ein seltsames Spiel. Ja. Es ist ein Battle Card Game, wenn man so will. Ja, also wem das was sagt, solche Card Games, sei es jetzt Trading Card Games, ja, oder eben diese Battle Cards, die sprießen ja da wie verrückt. Ja, und hier hat sich jetzt ein Developer gefunden. Ja, Developer Newbie, PTLTD, ja, also Newbie heißt die Firma. Newbie, ja, genau. Aber das, was sie hier abgeliefert haben, ist alles andere als ein Newbie-Werk, ja. Denn die Grafik ist wirklich sehr, sehr schön. Es gibt über 200 verschiedene Karten, Battle Cards, mit denen man 200 hübsche Jungfrauen losschicken kann, ja. Das tut mir leid, aber mit der Übersetzung heißt es tatsächlich so. 200 beautiful maidens, ja. Ja, also man könnte es zwar auch anders übersetzen, aber eigentlich sind es Jungfrauen, ja. und mit denen geht's richtig rund, ja. Die werden in den Kampf geschickt, indem man so in verschiedenen Bereichen einer Weltkarte herumläuft, ja, und dann wird man angegriffen. Dann kann man die reinschicken, die kann man aufwerten, die kann man trainieren. Da muss man auch dafür sorgen, dass Rohstoffe vorhanden sind für die Kämpfe und so weiter und so weiter. Also zuerst denkt man, uff, das ist ja eine Aufbausimulation. Nein, nicht schon wieder. Aber es ist überhaupt keine Aufbausimulation. Es ist ein Battle Card Game, nur dass eben hier diese zusätzliche Komponente vorhanden ist, damit man eben die Karten aufwerten kann. Ja, kann man dann eben sich Fabriken anlegen, Gold, Reservoirs und alles Mögliche, ja, und dann eben da zum Beispiel Eisen produzieren lassen oder eben halt so sogenannter Ether produzieren lassen, den man ebenfalls für viele Aufgaben braucht. Und damit kann man dann eben seine Karten hochpushen. Zusätzlich gibt es noch im Spiel sogenannte Arc-Witches, Erzhexen, ja, die dann eben auftauchen und besonders stark sind. Wenn man die besiegt, gibt es auch dann entsprechend viel Belohnung und auch da geht es dann weiter. Man hat also in diesem Bereich, läuft man halt rum und hat eine bestimmte Zahl von Vitality Points. Beim Herumlaufen verliert man Vitality Points. Ja. Wenn man dann ein Gebiet, das wird immer größer dann, quasi abgelaufen hat, dann kommt man am Schluss zu dem Bossgegner. Ja, in jedem Gebiet gibt's einen Boss. Und der ist dann halt auch entsprechend je nach Gebiet stärker als die normalen Gegner, aber oft nicht so stark wie die Arc-Witches. Ja. Und dann geht eben dieser Kampf los und dann kommt's drauf an, was für ein Team man zusammengestellt hat. Am Anfang sind es drei Kämpfer, drei Karten, die man in sein Set mit reinmachen kann. Es gibt einmal ein Angriffsset und ein Defense-Set. Und später hinaus gibt es dann bis zu 5 Karten, die man da einsetzen kann. Ja. Es gibt spezielle Karten, sehr wertvolle Karten, die auch sehr mächtig sind. Also kann man sich glücklich schätzen, wenn man so eine dann im Repertoire hat. Pro Tag kann man sich eine, ein... Naja, ich weiß nicht, sagen, eine Walküre, ja, oder eine Maiden herbeirufen, sammeln, ja, jeden Tag eine neu, die darf man dann auch behalten. Wenn man mehr herbeirufen will, dann muss man eben Gold ausgeben, beziehungsweise Diamanten. Und da sind wir dann auch schon bei dem Punkt, wo sich das Spiel wieder finanziert. Das ist ein sogenanntes Freemium-Game. Das bedeutet, man kann es spielen, ohne dass man auch nur einen Cent Geld dafür ausgibt. Ja. Aber wenn man eben schneller vorankommen will, ja, und da nicht warten bis zum nächsten Tag, bis man sich wieder eine neue Karte herbeiruft, dann kann man eben auch gegen echtes Geld Edelsteine, also Ingame-Währung, kaufen und kann dann eben damit alles wesentlich schneller und besser machen. Ja, wer, wie gesagt, Geduld hat, braucht da kein Geld auszugeben. Die Musik ist schön, die Grafik ist fantastisch, ja, die Idee finde ich auch gut. Wie gesagt, Aufbaustrategiespiele, die mag ich nicht wirklich so, ja. Und Card Games an sich sind meistens doch etwas langweilig. Aber ich muss sagen, das zusammen kombiniert, das macht richtig Spaß. Und da es auch eine Begrenzung gibt, ja, macht's auch in dem Sinne mehr Spaß, jeden Tag das wieder neu zu beginnen, ja? Weil eben man nicht hier 6-7 Stunden da drin versinkt pro Tag, sei denn man gibt viel, viel Geld aus, ja? Sondern es ist halt begrenzt durch die maximale Anzahl der Vitality Points, die man hat, und die regenerieren sich erst nach einiger Zeit wieder, ja? Und das heißt, man kann mehrmals im Tag dann vielleicht eine Stunde spielen oder so, und dann muss man wieder warten, bis die Energie aufgefüllt ist. Oder man zahlt dann eben dafür. Also ich finde es sehr, sehr schön, das Game. Auf jeden Fall kann ich euch das empfehlen, das sich mal anzugucken. Ist ja, wie gesagt, kostenlos herunterzuladen. 43 MB hat es. Ist relativ viel, aber bei der Grafik kann man es auch verstehen, warum. Übrigens hat das Ganze auch eine gute Social-Komponente, hätte ich fast vergessen. Natürlich kann man auch mit seinen Kumpels zusammenkämpfen, auf Arc-Witch-Jagd gehen. Das empfiehlt sich nämlich. Diese Arc-Witches, wie gesagt, sind sehr, sehr stark. Und wenn man dann mit Bekannten oder Freunden, Ingame-Freunden, dann eben gegen die losschlägt, da hat man wesentlich mehr Chance. Und man kann auch Leuten zu Hilfe kommen, die danach fragen. Ne? Und von daher ist es ganz, ganz schön, ja, mit diesen Social-Komponenten. Das macht dann auch richtig Spaß und hat einen zusätzlichen Multiplayer-Aspekt, der einen immer wieder reinzieht ins Spiel. So, dann sind wir am Ende vom Uncast, ja. Ist ja wieder lange genug gewesen. Und ja, wenn ihr mich und den Uncast erreichen wollt, unter Google Plus Uncast, dort findet ihr die Uncast-Community. Da könnt ihr Kommentare und eigene Artikel auch loswerden, jawohl. Ihr könnt mir auch gesprochene Audioartikel schicken, am besten an rio@thenetcast.com. Alle Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Und da immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com mit S hinten. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund und haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und tschüss. World.